1. Im Tod jar des Königs user erblickt ich den Herrn, der auf einem hohen und erhabenen Thron saß, dessen Gewandsorn den gesamten Tempel ausfüllten. 2. Seraphi standen vor ihm, jeder von ihnen bisa sechs Flügel, von denen zwei Nutzte, sein Antlitz zu bedecken, zwei, sein Fass zu bedecken, und imit den verbleibenden zwei Flügel. 3. Sie riefen einander wiederholt zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscheren, sein Herrlichkeit erfüllt die gesamte Erde. 4. In Folge eines lauten Rufens erzitterten die Grundfesten der Schwellen, waren sich das Haus zum und imit Rauch füllte. 5. Daraufhin sprach ich, wie hem mir, ich bin verloren. Denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und lebe in mitten eins Volks, das ebenfalls unrein Lippen hat, mein Organ haben namlich den König, den Herrn der Herrscheren, erblickt. 6. Anschließend flog einer der Seraphi zu mir, der einen glühenden Stein in der Hand hielt, den zuvor mit einer Sang vom Alter Genomen hat. 7. Beruht damit meinen Mund und erklärt, die dies nun den Lippen berührt hat, wo den should weichen und den Sunday gesund sein. 8. Daraufhin vernahm ich dies dem des Herrn, der fragte, wenn soll ich senden, und wer word für uns gehen. Ich antwortet, hier bin ich, sende mich. 9. Erwidet, ger und sprich zu diesem Volk, sollt immerfort horen, jedoch one zu verstehen, sollt immerfort sehen, jedoch one zu erkennen. 10. Verhart das Herz dieses Volks, make sein Ohren schwerhorig und blend sein Organ, damit es mit seinen Organ nicht sieht, mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz nicht zur einzig gelangt, sich bekehrt und Heilung empfangt. 11. Ich fragte, why lange, Herr? Erwidert, bis die Stadt te verwüstet und one Bewohner sind, die Hauser menschenleer stehen und die Felder zu einer Wust verheert werden. 12. Bis der Herr die Menschen in die Fern vertrieben hat und die Verwustung im Land erheblich zu genommen hat. 13. Und selbst wenn ein Zentel davon übrig bleibt, wird auch Diocese ernüt der Zerstörung anheimfallen, anlich einer Terebinth oder ich, von denen nach dem Fallen ein Stumpf verbleibt, dieser Stumpf wird jedoch ein heiliger Same.